Gabelbissen. So kocht Österreich. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur Folge 150 des Gabelbissen Podcast. Ja, jetzt geht's wieder los mit den regulären Folgen des Gabelbissen, nach der, sagen wir mal, etwas sehr, sehr langen Pause. Und für diese Folge habe ich mir gedacht, möchte ich euch mal wieder ein Stück süßes Österreich näher bringen. Und ich war ehrlich gesagt, wie ich nachgesehen habe, ob es das schon mal gegeben hat bei mir im Podcast, etwas erstaunt, dass ich das Gericht noch gar nicht hatte, weil das ist wahrlich ein Klassiker der süßen Mehlspeisküche von Österreich. Die Rede ist von dem Bovidl-Dascherl oder Bovidl-Datschkerl. Also ganz was Herrliches und das möchte ich euch jetzt mal ein bisschen näher vorstellen. Wie bei so vielen Gerichten, also sagen wir vor allem bei süßen Gerichten, die die österreichische Küche kennt, haben auch die Bovidl-Dascherl ihren Ursprung in Böhmen. Daher wird das Gericht auch primär in Tschechien, teilweise auch in der Slowakei und natürlich in Österreich gegessen. Also das ist ein sehr, sehr regionales Gericht. Historisch kann man eigentlich nicht allzu viel zu dem Gericht sagen. Es hat nämlich einen ganz speziellen Grund. Das war damals einfach ein arme Leute-Essen. Und ihr könnt euch sicherlich an alte Folgen vom Gabelbissen erinnern, wo ich auch arme Leute-Essen vorgestellt habe. Das wurde einfach nie wirklich groß dokumentiert. Das wurde zwar weitergegeben, aber da hat man sich nicht groß beschäftigt, woher kam das ursprünglich und so weiter. Und das Gleiche haben wir hier bei dem Bovidl-Datschkerl eben auch. Nur warum war das eigentlich ein arme Leute-Essen? Die Zutaten sind ja sehr, sehr günstig, die man für Bovidl-Dascherl benötigt. Erdäpfel, ja, wenn es Bauern waren, hatten die das Großteil selbst. Den Bovidl hatte man auch selbst und die restlichen Zutaten, von denen man nicht so viel benötigt, waren auch billig, beziehungsweise die Mengen ziemlich gering und somit war das einfach ein sehr, sehr preiswertes Essen. Und dann war es auch noch einfach zuzubereiten. Also der Aufwand war nicht allzu groß dahinter, also ideal für, sag ich mal, den schmalen Geldbeutel, wenn man mal ein bisschen schneller was machen wollte. Der ursprüngliche Name von dem Gericht war, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil Tschechisch habe ich nie gelernt, Povidler Tatschki. Und das war dann den Wienerinnen und Wienern zu kompliziert. Und darum haben die das dann einfach Bovidl Datschkerl genannt. Ja, mit der Zeit, das Datschkerl hat den Leuten nicht mehr so gefallen, hat sich's wieder ein bisschen gewandelt und somit ist man bei dem Bovidl Dascherl geblieben. Das Tatschki oder Datschkerl, wie man es dann eingedeutscht hat, bedeutet nichts anderes als, ja, richtig genau, Tasche oder Dascherl. Ja, Tasche war schon ein bisschen was Größeres, drum Dascherl. Jetzt wissen wir das einmal, nur jetzt haben wir nur eine große Frage. Wie kam das Gericht überhaupt nach Wien? Ich habe ja gesagt, arme Leute essen. Das muss ja irgendwie den Weg dahin gefunden haben. Ihr wisst ja, Tschechien war mal Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie. Und damals haben viele arme Tschechinnen und Tschechen ihr Glück in einem anderen Teil der Monarchie probieren wollen. Und das war meistens Wien. Wien war damals schon eine große und bedeutende Stadt, also da ist wirklich viel los gewesen. Und Zentrum der Monarchie war es auch, also da hatte man eben gehofft darauf, dass man hier eher einen Job bekommt. Und so haben die Leute ihr Sach und Pack mitgenommen und sind dann nach Wien gezogen. Und die haben dann eben einen Job hier gesucht und die Frauen, die haben meistens als Köchinnen gearbeitet. Jetzt nicht in Wirtshäusern oder so, sondern damals war es eben in der feinen Gesellschaft von Wien üblich, dass man eine Köchin hatte, eine Bedienerin mehr oder weniger. Und das waren halt dann großteils die Tschechinnen. Naja, und die haben natürlich dann die Rezepte, die sie mitgebracht haben, die sie von zu Hause kannten, auch ihren, ich nenne es mal Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern gekocht. Und da war natürlich auch die Datschkerl dabei, das ist ja klar. Und die kamen dann wiederum extrem gut an und so hat sich das immer weiter verbreitet und weiter verbreitet. Und im Laufe der Zeit haben dann eben auch die Köchinnen und Köche hier in Österreich diese Rezepte genommen, vielleicht ein bisschen angepasst so an österreichische Verhältnisse. Ja, und dann sind sie mehr oder weniger eingebürgert worden. Ganz, ganz klassisch macht man übrigens die Bovidl-Datschkerl mit Erdäpfelteig. Das ist in Tschechien generell bei vielen Süßspeisen üblich, dass man das mit Erdäpfelteig macht, aber es hat im Laufe der Zeit auch andere Varianten davon gegeben, beziehungsweise gibt es nach wie vor. Zum Beispiel den in Wien damals sehr, sehr beliebten Brandteig. Den hat man auch hergenommen, um die Tascherl zu machen. Ja, und dann in der moderneren Zeit ist man zum Beispiel auf einen Topfenteig, also Quarkteig, übergegangen. Der hat den Vorteil, der ist noch einfacher zu machen als der Erdäpfelteig, mit nur weniger Aufwand verbunden. Und da kam der auch zu sehr großer Beliebtheit. Selten, aber auch möglich, ist es, dass man die Bobwiedl-Tascherl mit einem Nudelteig macht. Also so einen Teig, wie man es jetzt von ganz normaler Pasta her kennt, den man ja auch selber machen kann. Sieht man aber normalerweise in Lokalen eher selten, aber habe ich gehört, dass es durchaus auch mal gemacht wird. Ja, und eins noch, bevor wir uns mal mit der Füllung genauer beschäftigen wollen. Unsere Bobwiedl-Tascherl, die wurden auch besungen, nämlich in einem Chanson von Hermann Leopoldi. Keine Sorge, ich singe euch das Lied jetzt nicht vor, aber ich würde sagen, hört es am besten mal rein. Ich packe euch einen Link in die Shownotes rein zu YouTube. Da gibt es dann das Ganze zum Anhören und auch ein bisschen was zum Sehen dazu. Ist ein recht nettes Lied, kann man durchaus einmal reinhören. Ja, und wollen wir uns mit einer Zutat mal ein bisschen genauer beschäftigen, weil ich muss sagen, es war durchaus spannend und da habe ich im Zuge der Recherche auch wieder was Neues gelernt. Nämlich schauen wir uns mal den Bobwiedl genauer an. Was ist denn das überhaupt, wenn sich vielleicht einige fragen, die Bobwiedl noch nie gesehen oder gegessen haben? Naja, Bobwiedl, darunter versteht man im Endeffekt nichts anderes als dick eingekochte Zwetschgen. Und ich sage jetzt mit Absicht Zwetschgen und nicht Pflaumen, denn die gehören zwar alle zur selben Pflanzengattung, aber das, was man zum Beispiel jetzt in Österreich als Pflaume bekommt, ist durchaus schon ein bisschen eine andere Frucht als die Zwetschge. Die schmecken zwar ähnlich, aber durchaus anders. Und in Österreich ist halt mehr die Zwetschge üblich. Und darum hat man natürlich auch diese Frucht genommen. Oft wird ja Bobwiedl auch gern als Pflaumenmus bezeichnet. Man ist okay, laut EU darf Bobwiedl auch Pflaumenmus genannt werden. Aber 100% korrekt ist das nicht. Man könnte quasi sagen, same, same, but different. Und da wir hier einen Podcast haben, der sich um österreichische Küche dreht und wir das natürlich ganz genau wissen wollen, schauen wir uns mal an, warum ist Bobwiedl eigentlich nicht gleich dem Pflaumenmus, das man in Deutschland kennt. Um das ganze Produkt Bobwiedl nennen zu dürfen, gibt es ein paar spezielle Auflagen, die im österreichischen Lebensmittelkodex mehr oder weniger niedergeschrieben wurden. Schauen wir uns mal an, woher kommt denn der Bobwiedl überhaupt, bevor wir uns anschauen, was ihn denn zu dem Ganzen macht. Bobwiedl, das war mein bäuerliches Produkt. Das war damals so wie beim Sautanz. Erinnert euch, Sautanz wurde das Tier geschlachtet und es wurde gleich von allen verarbeitet. Das war einfach ein großes Treffen von den Leuten. Und genauso war es beim Bobwiedl einkochen. Das war ein gemeinschaftliches Event der Bäuerinnen. Die haben da nämlich gleich große Mengen gemacht. Die Zwetschgen wurden geerntet, natürlich nur vollreife Früchte. Und das hat man dann eingekocht. Und warum war das so ein gemeinschaftliches Event? Weil, wenn man das rührt, ist es verdammt schwere Arbeit. Ja, also das wird ja so eine zähe Masse und das zu rühren ist einfach wirklich schweißtreibend. Und da haben sich die Bäuerinnen dann immer wieder abgewechselt, weil sonst hätte man das nicht machen können. Bobwiedl hat man aber nicht nur als Aufstrich verwendet oder als Füllung, wie zum Beispiel vom Bobwiedl-Tatschkerl oder vom Buchteln oder aus sonstigen anderen Süßspeisen, sondern das war auch ein einfaches Süßungsmittel. Das hat man dann zum Beispiel genommen, um jetzt beispielsweise den Tee zu süßen oder andere Sachen. Wie andere Honig nehmen, haben die halt dann den Bobwiedl genommen. So, und was macht jetzt echten Bobwiedl aus? Also wie ich bereits erwähnt habe, man nimmt dafür mal reife bis sogar teils überreife Früchte. Und es für richtig darf es eigentlich keinen Zuckerzusatz geben. Darum auch reif bis überreife Früchte, weil die schon eben relativ viel Zucker drinnen haben. Ja, und damit man 100 Gramm Bobwiedl erhält, benötigt man 500 Gramm frische Früchte. Also ihr seht, es wird schon wirklich ordentlich eingedickt. Ja, und da gibt es noch ein paar andere Regeln auch. Also das wäre mal das Grundprinzip. Dann kommt noch dazu, die Trockenmasse muss mindestens 53% an Zwetschgen beinhalten. Ein Zuckerzusatz ist durchaus laut Lebensmittelkodex erlaubt. darf man schon machen. Aber wenn man das dann wirklich machen will, dann muss die Trockenmasse von Zwetschgen mindestens 58% betragen und man darf nur maximal 30% Zuckerzusatz reingeben. Wenn ich diese Auflagen erfülle, dann darf ich mein Produkt Povidl nennen. Habe ich jetzt nicht die Trockenmasse oder habe ein anderes Verhältnis von frischer Frucht zu Endprodukt, dann ist es ein Pflaumenmus, darf aber nicht Povidl genannt werden. So, wieso kann man denn beim Povidl auch einen Zucker reingeben? Wieso ist das erlaubt? Das hat zwei Gründe. Wenn ich wenig Zwetschgen mache, sprich jetzt für mich nur ein paar Gläser einkochen will, ist es zu wenig von der Menge her von den Zwetschgen und da darf ich dann durchaus Zucker zusetzen. Und was noch dazu kommt, es verkürzt mir die Einkochzeit ziemlich stark, also das reduziert es ordentlich. Zum Vergleich würde ich sagen, schauen wir uns mal das deutsche Pendant zum Povidl an, das Pflaumenmus. Das unterscheidet sich durchaus dann ein bisschen. Schon mal alleine mal bei der Trockenmasse. Man ist nicht sehr viel, aber dennoch maximal, also muss 50% Trockenmasse haben von den Früchten. Bei den Früchten darf ich auch Dörrpflaumen hinzufügen. Das erhöht natürlich auch ein bisschen den Zuckergehalt dann, aber die sind dann auch reglementiert. Hier darf ich nur maximal 35% reingeben. Zucker ist auch hier erlaubt, also zusätzlich zu den Dörrpflaumen darf ich auch noch Zucker reingeben in das Ganze. Ich glaube, ihr müsst auch bei maximal 30% sein. Und eins, was einen wesentlichen Unterschied macht, um 100 Gramm Pflaumenmus zu erhalten, muss ich 140 Gramm Obst nehmen. Also ihr seht, das Verhältnis ist ganz ein anderes als beim Povidl. Schlecht ist das Pflaumenmus natürlich nicht. Ich persönlich mag beide Varianten eigentlich gern, aber wenn man mich fragen würde, ob ich mich entscheiden müsste, den Vorzug würde ich dann ehrlich gesagt doch dem Povidl geben, weil ja, das hat für mich einfach so einen ganz speziellen typischen Geschmack. Also jetzt seht, Povidl ist zwar Pflaumenmus, aber irgendwie doch nicht mit dem vergleichbar, weil es ja durchaus ein paar andere Auflagen gibt. So, aber jetzt genug der Grauenterie, würde ich sagen, kommen wir zum Rezept der Folge und schauen wir uns einmal gemeinsam an, was wir so für Povidl-Dascherl benötigen. Für 4 Personen benötigen wir 1,5 Kilogramm Erdäpfel. Hier bitte mehlig kochend verwenden, zur Not vorwiegend vorwiegend festkochend, aber besser ist es mit mehlig kochend. Des Weiteren 50 Gramm Butter, 200 Gramm Mehl. Ja, da ist es natürlich jetzt schwierig zu sagen. In manchen Rezepten liest man glatt, in manchen Rezepten liest man griffig. Also ich habe es bis jetzt oder wir haben es bis jetzt immer mit glattem Mehl gemacht, hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ja, ist Geschmackssache, sagen wir mal so. Zur Sicherheit kann man auch Universalmehl nehmen, das ist sowohl als auch. Und dann benötigen wir noch 50 Gramm Grieß, 2 Dotter und Salz. Das wären einmal die Zutaten für unseren Erdäpfelteig. Für die Brösel benötigen wir Butter und Semmelbrösel. Ja, und jetzt fehlt noch eins, die Füllung. Und dafür benötigen wir 200 Gramm Povidl. Wer das jetzt nicht hat, kann natürlich auch Pflaumenmus verwenden. Vanillezucker, Zimt, bei Bedarf etwas Rum. Ich persönlich gebe das nie rein, weil es für meinen Geschmack einfach zu sehr den Povidl oder Pflaumenmus eigenen Geschmack übertönt. Die österreichische Küche verwendet hier sehr gern Inländer Rum, ist ja auch historisch bedingt. Ich persönlich, wenn Sie Rum nehmen wollt, würde ich eher einen kubanischen Rum nahelegen. Für meinen Geschmack ist der besser, wesentlich feiner und vor allem echter Rum, Inländer Rum. Die treuen Hörerinnen und Hörer des Gabelbissen wissen, ja, hat ja nicht so viel jetzt mit dem zu tun, was da Schönes aus Kuba rüberkommt. Ja, und dann braucht man noch, nicht für die Füllung direkt, aber dann zum Verschließen ein Ei zusätzlich, das wir verquirlen. So, die Zubereitung. Die Erdäpfel müssen wir zunächst einmal schälen und im Anschluss schön kochen, damit die eben schön gar sind. Und da achtet wirklich darauf, dass die komplett gar sind, weil wenn die in der Mitte noch so ein paar so harte Bröckel haben, was bei größeren Erdäpfeln durchaus passieren kann, wenn man die zu kurz kocht, wirkt sich das negativ auf den Teig aus. Darum wirklich schön durchkochen. Kann man ganz einfach rausfinden, einfach nach, sagen wir mal so 20 Minuten, 25 Minuten herum, mal eine Anstichprobe mit einer Gabel machen. Wenn sich das schön in den Erdäpfel reinstechen lässt, bis in die Mitte, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der durch ist. Und zum Probieren nehmt ihr immer den größten Erdäpfel in eurem Topf, weil wenn der gar ist, könnt ihr davon ausgehen, dass die kleineren auch gar sind. Ja, danach wird das Ganze mit der Erdäpfelpresse schön passiert. Damit meine ich jetzt nicht einen Stampfer, den wir auch vom Erdäpfelpüree her kennen, sondern eben diese Presse, wo ich so reinlege und dann so durchdrücke durch so eine Art Lochsieb. Und die gepressten Erdäpfel, die lassen wir dann zunächst einmal abkühlen. Soll schon noch ein bisschen Wärme haben, nicht zu heiß, weil sonst tun wir uns ein bisschen weh beim Kneten. Also da kriegt man dann schöne rote Finger da vorne, wenn es zu heiß ist, naja, auch ein bisschen mehr. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Ja, und wenn das abgekühlt ist, dann geben wir noch die Butter dazu, Mehl, Grieß und Dotter und auch noch etwas Salz. Und das Ganze verarbeiten wir dann zu einem schönen glatten Teig. Kann man mit einer Maschine machen, meines Erachtens tut man sich hier aber wesentlich einfacher, wenn man das mit den Händen macht. Aber das ist Geschmackssache, ihr könnt es natürlich auch mit Knethaken machen oder einer Küchenmaschine. Ja, wenn wir dann den Teig haben, gehen wir den für gute halbe Stunde, würde ich sagen, in den Kühlschrank hinein und lassen ihn da drinnen ruhen. Die halbe Stunde sind wir jetzt nicht untätig, die nutzen wir zum Beispiel, um die Brösel zu machen. Und das ist ganz, ganz einfach. Da lasse ich zunächst die Butter in der Pfanne schmelzen. Ich habe jetzt mit Absicht keine Mengenangaben dazu gesagt, beziehungsweise die werdet ihr auch in den Shownotes der Sendung nicht finden, denn das möchte ich jedem selbst überlassen, wie viel Brösel er da macht. Wenn es euch nicht sicher seid, man kann googeln, das findet jede Menge Rezepte zu dem Ganzen, aber ich lasse mal außen vor, weil die einen wollen es mal mehr, die anderen wollen es ein bisschen weniger haben. Ja, die Butter wird einfach geschmolzen und ganz schwierig, die Brösel werden dazu gekippt und das Ganze wird unter dem ständigen Rühren lässt man es rösten und das war's auch schon wieder. Gibt auch Varianten, wo man ein bisschen Zucker noch reingibt, der dann karamellisiert, muss jetzt meines Erachtens bei den Bovil-Datschkerl nicht sein. Ja, und wenn wir das haben, haben wir noch immer ein bisschen Zeit und da bereiten wir einfach die Fülle vor. Dazu nehmen wir den Bovidel, das Ganze vermischen wir mit Vanillezucker und Zimt und verrühren das schön. Und wie bereits vorhin erwähnt, wer möchte, kann natürlich auch noch einen Schuss Rum dazu reingeben. Ich persönlich würde es aber nicht unbedingt empfehlen. Ja, und dann stellen wir mal einen Topf mit Wasser auf unseren Herd, geben eine Salz hinein, nicht jetzt so viel wie beim Nudeln kochen, aber jetzt auch nicht eine Prise, schon ein bisschen mehr und das Ganze bringen wir dann zum Kochen. Und während sich das so erhitzt, holen wir unseren Erdäpfelteig aus dem Kühlschrank raus, kneten vielleicht nochmal kurz durch und dann rollen wir das Ganze aus. Hier bitte wirklich nicht so dick machen, so in etwa 3 bis 4 mm sollte der Erdäpfelteig dick sein. Und dann stechen wir Kreise aus. Die sollten einen Durchmesser von so 8 bis 9 cm haben. Wenn ihr jetzt keinen passenden Ausstecher zu Hause habt, müsst ihr euch jetzt nicht zwingend einen kaufen. Überhaupt kein Problem. Schaut einfach, was euer Gläserschrank hergibt. Vielleicht habt ihr ein passendes Weinglas oder ein normales Trinkglas, das eben diese Größe aufweist. Auch die kann man meines Erachtens wunderbar als Ausstecher gebrauchen. Überhaupt kein Thema. Sollten halt nicht unbedingt einen zu dicken Rand haben, desto dünner, desto besser ist es. Aber wenn ihr auch was mit dicken Rand zu Hause habt, auch kein Thema, könnt ihr natürlich auch verwenden. Wenn wir das Ganze dann ausgestochen haben, die Reste tun wir immer wieder zusammenkneten, neu ausrollen, wieder ausstechen, solange bis uns mehr oder weniger nichts mehr übrig bleibt. Wenn wir das alles erledigt haben, da setzen wir dann in die Mitte etwas Füllung, so circa einen Teelöffel voll, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen mehr. Das kommt ganz darauf an, wie groß dann wirklich die Teigringe, also die Teigkreise geworden sind. Setzen wir, wie gesagt, in die Mitte hinein. Und die Ränder bestreichen wir ein wenig mit unserem verquirlten Ei. Achtung, nicht zu viel, nur ein bisschen. Dann wird das Ganze zusammengeklappt. Es entsteht ein Halbkreis. Und jetzt ist es ganz wichtig, die Ränder wirklich gut zusammendrücken. Nicht nur ein bisschen so draufklopfen und das war's. Nein, wirklich gut zusammendrücken. Denn nur wenn wir das haben, dann platzen uns die beim Kochen nicht auf. Hat man das zu wenig zusammengedrückt, passiert das sehr, sehr gern. Ja, und dann hat man im Kochwasser so eine Mischung aus Teig und Bovidel und das geht auf das andere über. Na, ist nicht schön. Darum wirklich schön aneinander drücken. das Wasser im Topf sollte in der Zwischenzeit schon kochen, dreht die Temperatur zurück, sodass das Ganze nur wirklich ganz leicht siedet. Es soll nicht mehr wallend kochen, das wollen wir nicht haben. Und in das leicht siedende Wasser geben wir dann die Bovildascherl hinein. Ja, und die lassen wir dann so für circa 5-6 Minuten da drinnen. Das reicht, mehr muss man da eigentlich nicht haben. Dann fischt man das Ganze mit einer Schöpfkelle aus dem Wasser heraus. Und das ist jetzt wichtig, gleich in den Bröseln wälzen. Nicht auf die Seite stehen und warten, bis man alles hat. Nein, gleich die frisch rausgefischten in den Bröseln wälzen. Nur sonst würden die nämlich nicht mehr haften, weil da ist noch Feuchtigkeit oben auf den Dascheln. Und sonst wird es einfach nicht kleben. Und ja, das sieht halt dann nicht so fein aus. Und wenn man das erledigt hat, einfach schön auf einen Teller anrichten. Wer möchte, kann auch ein bisschen Puderzucker drüber streuen. Ja, und dann kann man die Bovildascherl auch schon genießen. Wer möchte, kann auch noch vielleicht ein bisschen an Marillenröster, Zwetschgenröster oder Apfelmus dazu essen. Das ist dann mehr oder weniger dem persönlichen Geschmack überlassen. Ich persönlich mag sehr, sehr gern pur, aber ich finde auch so ein bisschen Apfelmus ist durchaus auch eine nette Kombination dazu. Ja, sollte es von eurer Seite aus noch Fragen zu den Bovildascherl geben, könnt ihr mich natürlich nach wie vor kontaktieren, wie das erfahrt ihr unter gabelbissen.at beziehungsweise hört ihr auch noch im Abspann. Ich würde sagen, ich beende die heutige Folge. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wünsche euch ab sofort wieder viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.